Ich bin eigentlich immer ein Philosoph, ein wenig wie der Willen. Wenn es sozusagen konkret um Anwendung und um Politik geht, dann bin ich begeisterter dabei, als wenn es bloß um Philosophie geht. Aber trotzdem drücke ich mich nicht von meiner Aufgabe als Philosoph. Also insofern bin ich dankbar, dass ich hier eingeladen worden bin. Zumal, wie ich dann im Laufe der Ausarbeitung festgestellt habe, dass mich praktisch zwingt, mich mit meiner eigenen philosophischen, man nennt das ja wohl Sozialisation, auseinanderzusetzen, die insofern etwas untypisch ist, und das habe ich dann auch gleich wieder gemerkt, als ich eben Anfang der 60er Jahre bei Lucian Goldmann gewissermaßen den lukaschianischen Marxismus kennengelernt habe und dann in den Mitte der 70er Jahre bei Louis Althusser seine, wenn auch in einer späten Version, Herangehensweise an marxistische Probleme als Philosoph. Das heißt, mit anderen Worten, und das sind natürlich gerade in diesem Thema die beiden Antipoden, und mit anderen Worten, aber sozusagen in einem gewissen Bogen vorbei an der Frankfurter Schule, auf die ich aber selbstverständlich in der Vorbereitung dann und auch inzwischen in verschiedensten Zusammenhängen habe eingehen müssen, weil ich schon denke, dass sie relevant ist, aber nicht so ausschließlich relevant, wie die deutsche Debatte das meistens annimmt. Und ich denke auch, und diese polemische Bemerkung möchte ich sehr nicht verkneifen, wenn man das sozusagen so ein bisschen distanzierter betrachtet, dann ist man auch gut dagegen gefeit, in die Art von Philosophenpolitik nach Art eines Neo-Junghegelianismus Redivivus zu verfallen, die gewisse Teile der deutschen Debatte gerade über das Fetischkapitel beherrscht. So viel also jetzt vorweg. Einleitend will ich ein paar Unterscheidungen machen, die ich in der Auseinandersetzung mit den Texten, die da vorliegen, hilfreich gefunden habe. Erstmal, ich muss das jetzt nicht alles hier neu erarbeiten. Es gibt ziemlich gute Texte, die das bearbeiten. Natürlich gibt es das Kapitel oder den Eintrag Fetischcharakter der Ware von Thomas Marxhausen im kritischen Wörterbuch, im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, das Wolfgang Fritz Hauck herausgegeben hat. Da ist natürlich schon mal eigentümlich festzuhalten, dass hier nur der Warenfetischismus vorkommt und Kapital und Geld und was und überhaupt das Fetischismus-Problematik bei Marx nicht weitergehend entfaltet wird, was schon eine eigentümliche Einung der Sichtweise ist, aber trotzdem ist es ein guter HKWM-Artikel, wo man sich auch über die Wirkungsgeschichte durchaus sinnvoll informieren kann. Dann zweitens liegt vor von Dimitri Dimoulis und Yannis Milios ein Rückblick, der allerdings etwas schlecht übersetzt ist, auf die theoretische Bedeutung des der marxischen Fetischismusanalyse in der marxistischen Diskussion. Auf die stütze ich mich auch dann im Konkreten in einigen Punkten, die in den Zusammenhang stehen, sich stellen der theoretischen oder der gesellschaftswissenschaftlichen Theoriekonstruktion, die sich fragen, was bedeutet heute das Fetischkapitel und die marxische Fetischismusanalyse für eine kritische Theorie der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen Gesellschaften, was ich für bedeutungsgleich nehme mit der Kritik der politischen Ökonomie. Es gibt zweitens, aber davon zu unterscheiden, philosophische Thesen, Rekonstruktionen, Reflexionen, Antizipationen und Bewertungen, die gibt es auch durchaus im Kapital, da gibt es längere Passagen, die sich diesem widmen und nicht die wissenschaftliche Konstruktion der Kategorien voranbringen und auch nicht der nicht, wie Marx sagt, dialektisch konstruierbaren Aufnahme von historisch-empirischen Gegebenheiten dienen. Hier kann man sich durchaus stützen auf Stefan Griegert, mit dessen philosophischen Thesen ich relativ wenig sympathisiere, der aber hier doch in seinem Buch den Stoff verständig gesammelt und dargeboten hat, sodass man hier sich gut orientieren kann. Davon unterscheiden sollte man aber wiederum die kulturelle Rhetorik, wo das Fetischismus-Thema eine ähnliche Bedeutung hat wie etwa das Vampirismus-Thema im Kapital, das Enrique Dussel oder Tomba, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, Massimiliano Tomba, intensiv behandelt und rekonstruiert hat, oder auch die Rezeption Eugène Süß und dessen sozusagen Schauerroman im Marxischen Kapital, die sicherlich zeitgebunden sind und auch in der Weise nicht fortzusetzen ist. Das kann man gewissermaßen als erstes Kennzeichen eines sozusagen zeitfernen marxistischen Dogmatismus erkennen, wenn einfach immer diese Rhetorik weiter zu Tode geritten wird, ohne zu berücksichtigen, dass sie in einer bestimmten kulturellen Situation im späten 19. Jahrhundert als Kontext angehört und in diesem erst funktioniert. Die Darstellung von Hartmut Böhme und auch die von Falco Schmieder, ich werde jetzt nicht hier die Literaturliste vorlesen, die kann man alle im Netz finden, das ist kein Problem, gehören in diesen Zusammenhang. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben nicht einfach jetzt von Marxischer Theorie so pauschal redet, sondern sich klar macht, auf welcher Geltungs- und Argumentationsebene man hier vorgeht. Eine zweite Unterscheidung halte ich für notwendig, die sich unter dem Stichwort historische Kontextualisierung erläutern lässt. Ich denke, es gibt historische Perioden der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise als empirische Verallgemeinerungen, das heißt eben nicht als Stadien, wo dann irgendwie die Grundgesetze der kapitalistischen Produktionsweise nicht mehr gelten oder ähnliches, wie das von Eugen Varga und anderen in der Theorie des Monopolkapitalismus und des Staatsmonopolkapitalismus und so weiter gedacht worden ist. Und da gibt es hier spezifisch die Problematik der Ideologisierung der Waren im fordistischen Marketing oder in der Kulturindustrie. Die ist so wenig bei Marx wie etwa die unpersönliche, Entschuldigung, das habe ich jetzt was geändert, deswegen ist das falsch, das unpersönliche kapitalistische Unternehmen oder die unpersönliche kapitalistische Unternehmung, Corporation, die an die Stelle des als Charaktermaske fungierenden persönlichen kapitalistischen Unternehmens tritt. Das ist ja hier auch zur Fetischismusproblematik einschlägig. Es ist angesichts dieser Entwicklung durchaus möglich, eine Erweiterung der kritischen Theorie der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu leisten, aufgrund neuer Momente der realen Entwicklung. Gesellschaftswissenschaftliche Theoriebildung kann also als kritische Theorie dann auch etwa eine Theorie des Unternehmens oder der Unternehmung oder eine Theorie des Konsumismus aufbauen. Und das ist selbstverständlich im Kapital noch nicht zu finden und lässt sich auch nicht aus dem Fetischismus-Kapitel gewissermaßen entlocken. Damit wird dann auch, denke ich, wenn man diese historische Unterscheidung berücksichtigt, verständlich, warum die eigentlich ganz verschiedenen Redeweisen von Fetisch bei Marx und Freud miteinander in Verbindung gebracht worden sind. Weil der Fetischismus bei Freud bezieht sich eben darauf, wie ein Individuum sich zu dem Gegenstand seines Begehrens verhält und wie es diesen dann selber nochmal pervertierend vergegenständlicht, statt ihn als Element in einer Beziehung zwischen Menschen zu erfahren und zu erleben. Und das hat in der Tat etwas zu tun mit der fordistischen Ideologisierung von Waren, mit der Besetzung des Gebrauchswerts durch ein manipuliertes Begehren. Insofern ist verständlich, warum in dieser Phase dann eine Verknüpfung hin zur psychoanalytischen Theoriebildung passiert ist. Das sollte aber nicht verwechselt werden mit dem Kern der marxischen Analyse, die sich eben nicht auf Kulturindustrie oder Konsumismus oder ähnliches bezieht. Mit diesen Unterscheidungen im Gepäck will ich jetzt einfach zitatmäßig ein paar der Klassiker vorführen. Ich habe da nicht alle, aber die was Wichtiges dazu beigetragen haben. Georgi Lukács, der dann zunächst als Georg von Lukas und dann später als Georg Lukas aufgetreten ist, hat den dialektischen Schlüssel in der Tat in der Lösung des Rätsels der wahren Struktur als Urbild der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus gesehen. Eine Beziehung zwischen Personen, und hier sollte man unterscheiden oder so unterstreichen, dass hier die Personen als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Person und Persönlichkeit wird nicht mehr hinterfragt, das ist Kategorie. Und ich denke, da liegt auch ein, das ist, hat sich dann auch der kritischen Theorie mitgeteilt, da liegt eine ganz starke Naivität. Er hält den Charakter einer Dinghaftigkeit in ihrer strengen, scheinbar völlig geschlossenen und rationellen Eigengesetzlichkeit jede Spur ihres Grundwesens, also hier argumentiert Lukas auch in der Tat essentialistisch, der Beziehung zwischen Menschen verdeckt. Und der Fetischcharakter ist damit bestimmt als Gegenstandsform und die Gegenstandsform ist selber Grundlage des Subjektverhaltens. Das heißt, die Problematik einer Konstituierung von Subjekten ist hier durch das identitätsphilosophische Theorem, dass Subjekt und Objekt letztlich identisch sind, beiseite gelegt. Verdinglichung wird daher als allgemeines, wie Lukas sagt, struktives Grundphänomen der ganzen bürgerlichen Gesellschaft festgehalten. Jewgeni Paschukanis hat in ähnlicher Weise einen zentralen Anknüpfungspunkt an der marxischen Fetischismusanalyse gefunden. Die Rechtsform mit ihrem Aspekt subjektiver Berechtigung wird in einer Gesellschaft geboren, die aus isolierten Trägern privater egoistischer Interessen besteht und die durch Vereinbarung zwischen unabhängigen Willen funktioniert. Das heißt, das Verhältnis von Warenhütern und Warenaustausch, wie es bei Marx ja vorkommt, wird zum Ausgangspunkt jetzt einer Theorie des Rechtsfetischismus, der den Warenfetischismus ergänzt, gemacht. Dinge sind von Natur aus Wertträger und Subjekte sind von Natur aus Herrscher über die Dinge, als Träger einer Art von Souveränität, die durch das Rechtssystem begründet wird. Also da werden schon die Denkformen relativ deutlich vorgeführt. Personen, Subjekte als Herrschaft, sogar als Souveränität. Und das wird nicht hinterfragt. Antonio Gramsci hat in den Gefängnisheften zweimal auf Fetischismus zurückgegriffen. Einmal fragt er, was es heißt, dass eine Gruppe fetischistische Strukturen annimmt, womit die Gruppe ist eigentlich immer Organisation gemeint hier in dem Kontext. Das heißt, wenn die Individuen sich passiv zu ihren Organisationen verhalten, dann und die gewissermaßen nur reproduzieren, was die Organisation ihnen vorgibt, dann beschreibt er das als fetischistisch. Revolutionäre Organisationen haben die Aufgabe, diesen Fetischismus durch direkte, aktive Mitglieder der Mitwirkung der Mitglieder zu überwinden, auch um den Preis relativen Chaos und relativer Unordnung. In ähnlicher Weise spricht er von einer fetischistischen Geschichtsauffassung, die herrsche und die man überwinden müsse. Mythische Gebilde, die Revolution, die Vereinigung Italien, die Nation Italien erscheinen als Protagonisten der geschichtlichen Entwicklung. Milius und Mulis haben vor allen Dingen betont, dass das natürlich nicht an das Fetischkapitel anknüpft, unmittelbar, aber die Frage der Verselbstständigung. Ich denke auch, man kann Gramsci dann nochmal gewissermaßen ins Philosophische übersetzen, der Hypostasierung von Herrschaft tatsächlich in dem Zusammenhang der Instanzen der Ideologieproduktion stellt, also in Fragen der Hegemonie, der Politik, der Gegenpolitik und der Machtausübung. Walter Benjamin hat 1935 bei der Formulierung seines Passagenprojektes davon gesprochen, dass es darum ginge, den Fetischcharakter der Ware dadurch zu entfalten, wie er sagt, dass Signaturen der materialisierten Ideologie des Pariser Großbürgertums in ihm dass sie in dem Material aufgespürt werden. Und er sieht eine Entsprechung zu der aus der Literatur bekannten Methode der Allegorien. Wie die Ware zum Preis kommt, das lässt sich nie ganz absehen. Weder im Lauf ihrer Herstellung noch später, wenn sie sich auf dem Markt befindet. Ganz ebenso geht es dem Gegenstand in seiner allegorischen Existenz. Also die Ware als allegorische Existenz des Gegenstandes. Darum ist der Allegoriker mit der Ware in seinem Element. Als Flaneur, also als Konsument, der die Ware betrachtet, hat er in die Warenseele sich eingefühlt. Da greift Benjamin auf Simmel zurück. Als Allegoriker erkennt er im Preisetikett, mit dem die Ware den Markt betritt, den Gegenstand seiner Grübelei, die Bedeutung wieder. Ne, die Allegorie besteht ja darin, dass man sagt, ein Ausdruck mit einer Bedeutung steht für eine andere Bedeutung. Das ist der Mechanismus der Allegorie. Und so steht eben die Ware mit ihrem Preisetikett für eine andere Bedeutung. Und ich denke, dass hier ganz klar der Wert gemeint ist. Benjamin hat dann das zugespitzt zu der These, das dialektische Bild, wie er sagt, der Ware als Fetisch sei ein Traumbild. Dagegen hat Adorno eingewandt, der Fetischcharakter der Ware ist keine Tatsache des Bewusstseins, sondern dialektisch in dem eminenten Sinne, dass er Bewusstsein produziert. Ich bin mir gar nicht sicher, dass er damit wirklich das trifft, was Benjamin gemeint hat. Na, also natürlich kann Benjamin so interpretiert werden, dass er das jetzt als Bewusstseinsphänomen gemeint hätte, aber das dialektische Bild ist mehr als ein Bewusstseinsphänomen und auch die Rede vom Traumbild, wo natürlich dann schon die Frage des Verhältnisses zur Psychoanalyse sich andeutet, ist mehr als nur eine Bewusstseinsangelegenheit. Von da aus, denke ich, wäre hier nochmal genauer nachzuforschen. Meine Überzeugung ist, dass Benjamin mit seinem ganzen Ansatz versucht, sozusagen die neue Funktion der Ware im Fordismus tatsächlich zu begreifen, wo die Ware kulturindustriell und durch Marketing und Werbung ideologisch aufgeladen wird und damit dann in diesem Sinne entzifferbar, im Sinne eines ideologiekritischen Projektes, was aber zunächst einmal eine kreative Anwendung von Anregungen ist, die er dem Marx'schen Kritischismuskapitel entnimmt, aber keineswegs eine Weiterentwicklung und Weiterführung der Marx'schen Theoriebildung. Adorno bezieht sich auf das Programm einer materialistischen Fetischkritik bei Walter Benjamin zurück und versucht das so zusammenzufassen: Philosophie eignet den Warenfetischismus sich selber zu. Alles muss ihr zum Ding sich verzaubern, damit sie das Unwesen der Dinglichkeit entzaubere. Also bewusst paradoxal formuliert, als Aufgabe philosophischer Tätigkeit. Und ich glaube hier, das ist auch ganz wichtig, weil das wird, wenn man das nicht unterscheidet, wird es unverständlich. Es geht Adorno gar nicht darum, hier an dieser Stelle die Kritik der politischen Ökonomie durch eine materialistische Fetischismuskritik zu entfalten. Es geht darum, eine philosophische Pointe, die sich aus der Kritik der politischen Ökonomie bedienen lässt. Und im Unterschied zu vielen, die das behaupten, vertrete ich auch die Auffassung, dass Adorno sich ernsthaft mit der Kritik der politischen Ökonomie auseinandergesetzt hat und hier durchaus sozusagen qualifizierte Auffassungen hatte. Da gibt es inzwischen eine Dissertation, die das auch anhand seiner Vorlesung und dann im Vergleich an der negativen Dialektik nachvollzogen hat. Also hier reden wir aber von Philosophie. Hier reden wir nicht von der Weiterentwicklung und Aktualisierung der Kritik der politischen Ökonomie. Das wird dann auch gleich geschichtsphilosophisch universalisiert, auch das eine philosophische Zuspitzung. Das Gesetz, nach dem die Fatalität der Menschheit abrollt, ist das des Tausches. Oder geronnen, verselbstständig, fetischisiert, tritt das Produkt dem Subjekt gegenüber. Wobei dieses ist, das ist jetzt sozusagen das philosophische Thema, an dem sich Adorno da zentral abarbeitet, eine Verknüpfung von Schein und Realität, realer Schein, wie Marx selber gesagt hat. So scheinhaft aber die Zurückspiegelung versteinerter menschlicher Verhältnisse, das Echo zu Lukács ist hier deutlich, so real herrscht dieser Schein über die Menschen. Er ist das Allerwirklichste, die Formel, nach der die Welt wächst. Oder was als Sein es sich gibt, also dann, dieses muss sozusagen aufgelöst werden. Und da hat er nicht die Vorstellung von Lukács, dass das irgendwann einfach umschlägt oder von einer bestimmten Position aus notwendigerweise umschlagen muss. Also das Proletariat als Subjekt-Objekt, schon fast fichtianischer Qualität bei Lukács, ist hier nicht unterstellt. Und es ist auch kein einfacher Umschlag unterstellt, sondern es ist ein Prozess der philosophischen und politischen Kritik unterstellt, der leistet, was als Sein es sich gibt, als Gewordenes in hegelischer Terminologie, als Vermitteltes begriffen zu werden. Und damit ist natürlich auch hier der Hegelbezug, der in der Tat im Ethischismus-Kapitel deutlich ist, noch einmal einen Schritt weiter getrieben und gesagt, eigentlich geht es darum, das unvermittelt als gegeben und herrschend sich Gebende in seiner Vermitteltheit zu denken, und das ist dann schon alles. Verdinglichung und verdingliches Bewusstsein, so Adorno dann aber einschränkend, zeitigten mit der Entbindung der Naturwissenschaften auch das Potenzial einer Welt ohne Mangel. Es geht auch Adorno nicht einfach darum, sozusagen in The World We Have Lost die vorbürgerlichen und vorkapitalistischen Verhältnisse zurückzustreben. Also setzt sich von der romantischen Verklärung vorbürgerlicher, personaler Herrschaftsverhältnisse ab und betont eben die Widersprüchlichkeit. Im Dinghaften ist beides ineinander, das Unidentische oder auch Nicht-Identische des Objekts und die Unterwerfung der Menschen unter herrschende Produktionsverhältnisse als ihren eigenen, im ihnen selbst unkenntlichen Funktionszusammenhang. Nochmal eine Umschreibung des Fetischkapitels. In diesem Ernstnehmen des Fetischcharakters unterscheidet sich Adorno von Horkheimer und ist deswegen auch entsprechend von Erwin Müller kritisiert worden, mit einigen Argumenten, die man auch ernst nehmen muss, nämlich in der Tat, Adorno, das hatte ich ja schon angedeutet, konzentriert sich auf den Fetischismus oder Fetischcharakter der Ware. Geldfetisch, Kapitalfetisch, die ganze Problematik der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft kommt in diesem Zusammenhang bei ihm nicht vor. Er unterscheidet zwar zwischen Entfremdung und Selbstentfremdung und Verdinglichung und auch Fetischismus, also da gibt es ein gewisses differenziertes terminologisches Feld, aber sozusagen die weiterentwickelnde Entwicklung, die Marx diesem Gedanken der Hypostasierung des Werts in Gestalt des Fetischismus der Ware gegeben hat, die werden hier in dem Zusammenhang nicht aufgenommen. Althusser ist in Marx dans sa limite 1978 nochmal auf die Frage des Fetischismus zurückgekommen. Von ihm wird betont, dass der Fetischismus als juristische Ideologie zu begreifen ist. Es ginge hier um eine Projektion der Transparenz der Eigentumsbeziehungen in die Grundlagen und Anfänge des Kapitals, und die ideologische Funktion von Staat, und ich füge hinzu, und Recht sei ausgespart, und wirft Marx Idealismus vor. Zwar hätte er mit der Fetischismusproblematik eine politische Kritik geleistet, die die historische Vergänglichkeit der Natürlichkeit des Kapitalismus entgegenstellt, und auch eine wissenschaftliche Kritik, die den ökonomistischen Darstellungen der gesellschaftlichen Beziehung als Beziehung zwischen Sachen mit Argumenten widerspricht. Aber Marx' Entscheidung, das Kapital mit der einfachen und transparenten Abstraktion des Werts zu beginnen, sei oder bleibe in den bürgerlich-juristischen Kategorien, nämlich Person und Sache, befangen. Und damit sei das Ganze ein Sonderfall und entsprechend auch aufgenommen worden, der philosophischen Tendenz der Entfremdungstheorie, nämlich Humanismus und Spontaneismus. Etienne Balibar hat daran angeknüpft und Fetischismus als bürgerlich-idealistische Theorie charakterisiert. Es sei im Anfang des Kapitals noch kein Begriff von Kapital, kapitalistischer Produktionsweise und Reproduktionsprozess des Kapitalismus entwickelt, die aber den Wirkungsrahmen des Fetischismus bestimmen, denn der Fetischismus ist in der Tat, spielt sich an der Oberfläche der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft ab. Stattdessen wurde von den ideologischen Kategorien des Rechts und der klassischen politischen Ökonomie ausgegangen. Die Ware wurde als Selbst, als Grund bzw. sogar als Subjekt die ideologischen Verkennung rekonstruiert. Und meist sei und typischerweise sei die Fetischismustheorie mit der These der Kontinuität der Problematik des Kapitals verknüpft. Das Kapital wird begriffen als ein Prozess der Ableitung aus der Ware, als einfache ursprüngliche Abstraktion, statt die Gegenstandswechsel nachzuvollziehen, die Marx im Laufe seiner Darstellung vollzieht. Ich selber habe das aufgegriffen in meinen Überlegungen über die Grenzen der dialektischen Darstellung im Kapital. Das ist eigentlich etwas anders als bei Balibar. Insgesamt kommt Balibar zu dem Ergebnis, dass die Fetischismustheorie ein Hindernis der materialistischen Analyse der Ideologie sei. Das Subjekt wird als eine wissenschaftliche Kategorie betrachtet, die ideologischen Phänomene im Kapitalismus erklärt, insofern kein Bruch mit der Entfremdungsphilosophie. Und es bei Marx fehle eben eine materialistische Theorie der Ideologie. Und eine Antwort auf die Frage, was denn authentische ideologische soziale Beziehungen seien. Hans-Georg Backhaus hat ihn über die sachliche Triftigkeit der Fetischismustheorie verteidigt. Ich denke, dass er Balibars und Althussers Argumente, die ich gerade referiert habe, nicht kannte. Aber er argumentiert eher damit, wie soll man sinnvoll über Gegenstände reden können, die jenseits des Gegensatzes von sinnlich, unsinnlich, real, ideal, subjektiv, objektiv angesiedelt sind? Haben wir es mit, stellt die rhetorische Frage, haben wir es mit unhaltbaren theoretischen Schöpfungen zu tun oder mit einer höchst realen Mythologie? Seine These ist, es ist eine höchst reale Mythologie, die auch nur in dieser religionsaffinen und der Feuerbachschen Religionskritik entnommenen Sprache zu besprechen sei. Es ging also um ein reales System, das System des Kapitalismus. Es ging um eine abstrakte, gespenstige Gegenständlichkeit, um die reale Paradoxie eines Dinges, das zugleich nicht Ding ist. Und um diesem adäquat zu werden, sei der Fetischismus und diese religiöse Sprache, die dort gesprochen wird, das hat Enrique Dussel noch sehr viel ausführlicher rekonstruiert, wie stark Marx im ersten Teil religiöse Metaphorik geradezu konsequent benutzt, die sei eben der wirklichen Struktur des Gegenstandes adäquat. Einzelne der Kitzsteiner hat demgegenüber geradezu die Unangemessenheit des Fetischismusbegriffs vertreten. Der Transfer von Begrifflichkeiten hätte hier zu Verwirrungen geführt. Er zitiert Hegel: Der Fetisch bleibt in ihrer Gewalt. Sie verwerfen ihn, wenn er nicht ihren Willen tut. Meines Erachtens ist das eine, ja, wie soll man sagen, hegelische Brutalität, die dem Phänomen des Fetischismus natürlich nicht gerecht wird, aber zum Ausdruck bringt, dass selbstverständlich auch die Fetischismusanbieter und die Fetischanbieter, muss man sagen, Menschen mit ihrem eigenen Willen bleiben und sich gewissermaßen instrumentell zu ihrem Fetisch verhalten. Das ist in der Tat dieser Tatbestand, wird bei Hegel thematisiert. Und wenn man das zur normalen Verwendung von Fetischismus erklärt, wie das Hartmut Böhme und Kitzsteiner tun, dann kann man sagen, dass Marx Fetischismusbegriff der normalen Verwendung des Fetischismusbegriffs zuwiderläuft und daher eher schlecht als recht funktioniert. Als zweites Argument führt Kitzsteiner an, der marxische Fetischismusbegriff sei geschichtlich überholt angesichts von Kulturindustrie, die aber in den Fetischbegriff einbezogen werden muss. Das muss man, glaube ich, nicht jetzt so eng nehmen, dass er sich widerspricht und sagt, man braucht doch die Fetischismustheorie, sondern das, was die Fetischismustheorie im 19. Jahrhundert zu thematisieren versucht hat, mehr schlecht als recht, aber immerhin, das muss jetzt neu gefasst werden in einer umfassenden Theorie der Kulturindustrie. Falko Schmieder hat versucht, verschiedene Dimensionen oder Aspekte der Debatte über die Fetischismustheorie herauszuarbeiten. Eine politische Dimension, da geht es einfach darum, den Kapitalismus anzugreifen, aber auch historische Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass dieser Diskurs sozusagen funktioniert. Und diese historischen Bedingungen der Möglichkeit seien inzwischen entfallen aufgrund des Übergangs der bürgerlichen Kultur von der Religion in die Medialität. Zu Marx' Zeiten war die Massenkultur noch religiös, eine religiöse Transzendenzkultur, und jetzt sei eine immanente Medienkultur, und da würde der Hinweis auf den Fetischismus nicht mehr polemisch funktionieren. Es gebe heute auch neue Formen idolatrischer Anschauungsweisen. Ich selber habe da immer im Kopf, es gab einen Nazi-Schriftsteller, der die Wiederverzauberung der Welt betrieben hat und sozusagen die Fabriken von irgendwelchen Dämonen bevölkert sah und sozusagen den Geist der Volksgemeinschaft an dämonischer Umspucken sah. Ein ganz schrecklicher Mensch. Die Frage ist natürlich, ob solche neuen Formen idolatrischer Anschauungsweisen, wo also Idole verehrt werden, ob und in welchem Sinne die für moderne Verhältnisse relevant ist. Man kann hier durchaus sagen, wenn man das Vampirismus-Thema nimmt, ne, das bei Marx ganz klar polemisch funktioniert, in einem Zeitalter, wo es sozusagen eine modische Vampirismus-Literatur gibt, ist natürlich die Frage, ob man da sozusagen mit dem Vampirismus, mit der Vampirismus-Metaphorik noch sozusagen erfolgreich Polemik betreiben kann. Und auch die Vorstellung einer vollständigen oder immer weiter zu vervollständigen Aufklärung ist ja durchaus von Thesen, von der notwendigen Rückkehr der Religion und ähnlichen Dingen kritisiert worden. Von dort aus könnte man sagen, ist der Fetischismusvorwurf polemisch nicht mehr etwas, auf das man sich verlassen kann. Das hat Falko Schmieder dann nochmal versucht zu formulieren. Während mit dem marxischen Fetischbegriff ein Begriff weiter benutzt wird, der mit der Rearchaisierung der Wahrnehmung in der modernen Gesellschaft streng genommen hinfällig wird, verweist der moderne Begriff der Projektion, den er so vorschlägt, an die Stelle zu setzen, auf diejenigen kulturellen und sozialpsychologischen Phänomene, deren Ausbreitung zur Destruktion der marxischen Fetischkonzeption festgehaltenen historischen Aufklärungskonstellation geführt hat. Also demgegenüber muss man eben die Frage stellen, ob diese historische Aufklärungskonstellation einfach der Vergangenheit angehört oder ob das sozusagen eine zu umkämpfende Problematik ist, wo man diese Aufklärungskonstellation eben auch erneuern muss, trotz aller Dialektik der Aufklärung. Dimitri Dimoulis und Yannis Mildos haben eine Untersuchung, von der ich sehr viel gelernt habe, damit geschlossen, dass sie sagen, der Fetischismus kann uns also keine Theorie der Politik und der Macht geben, das heißt keine Erklärung für die Orte der eigentlichen Theorieproduktion. Der Fetischismus bleibt jedoch ein Teil der Theorie der Ideologie. Seine Analyse zeigt die Mechanismen der Wahrnehmung der Realität und der kapitalistischen Bedingungen und dass sie mit den Zwängen dieser Produktionsweise zusammenhängen, die den Subjekten übertragen werden. Sie ergänzen das mit der These, niemals erscheint aber der Fetischismus an sich als eine ideologische Kraft, und ohne das Funktionieren einer ideologisch-politisch vollständigen Gesellschaftsformation bleibt er unmöglich. Es gibt also kein fetischistisches Schicksal im Kapitalismus. Ich habe dann versucht, nochmal Konsequenzen mit hinreichend, denke ich, Material, an dem man auch diskutieren kann. Was ist zu tun? Es ist notwendig, die theoretische Arbeit auf der Ebene der Kritik der politischen Ökonomie weiterzuführen. Man muss explizit betonen, dass dann eben nämlich in leichter Modifikation von Timoulis und Milius, dass von Marx in der Kategorie des Warengüters angesprochen schon die Tatsache ist, dass sämtliche Agenten Warenbesitzer sind, auch diejenigen, die keine Warenproduzenten, also keine Kapitalisten sind. Und hier geht es auch noch nicht um Eigentum und noch nicht um wahre Arbeitskraft, sondern um ein sehr viel Inventares. Zweitens wird es notwendig, die Entwicklung einer theoretischen Erklärung des Mechanismus einer naturwüchsigen Ideologisierung in der kapitalistischen Produktionsweise, die nicht einfach abgeleitet aus Staat und Recht und nicht einfach durch ideologische Staatsapparate erfolgt. Etienne Balibar hat in seinem Buch über die Philosophie von Marx auch an dieser Unterscheidung gearbeitet. Es geht da um die Unterwerfung der Subjekte durch den Markt, der unter der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise den Ort der Konstitution sowohl von Subjekten, von Objekten als auch von Subjekten hat. Als dritte große theoretische Aufgabe, denke ich, ist die davon zu unterscheidende theoretische Bestimmung der neuen Form einer strukturellen Ideologisierung der Waren auf der Seite ihres Gebrauchswertes seit dem Fordismus, wo eben etwa in der Automobilzivilisation, die Winfried Wolf untersucht hat, tatsächlich in dem Gebrauchswert der Waren eine ganze Lebensweise und eine Haltung bis hin zur Sexualität auf dem Hintersitz eingeschrieben ist. Zweitens brauchen wir die Entfaltung einer erneuerten philosophischen Artikulation des Begriffs der Befreiung aus modernen, nicht persönlichen, sondern sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnissen zur Bekämpfung der Entpolitisierung der politischen Ökonomie. Einschließlich übrigens der Entpolitisierung der neuen politischen Ökonomie, die da nicht weniger entpolitisiert ist. Und drittens brauchen wir die Erfindung einer neuen, nicht erneuerten, polemischen Rhetorik im Kampf gegen diese modernen Herrschaftsverhältnisse, unter denen die Kapitalherrschaft immer noch einen zentralen Platz einnimmt. Und das war's.